Das traditionelle Getränk der koreanischen Nation Suzhonghwa wurde jüngst als ein staatliches, nicht materielles Kulturerbe registriert. Suzhonghwa war eigentlich ein Fruchtpunsch von Pfirsichen, Erdbeeren und Birnen. Später dienten die getrockneten Persimonen als Hauptrohstoff. Zuerst werden die getrockneten Persimonen gekocht. Diese werden dann ins abgekühlte Wasser eingetaucht. Darin werden der Ingwer und die Pinienkerne hineingetan. Dieses originelle Getränk wird in der Wintersaison gern getrunken. Besonders am Neujahrstag nach dem Mondkalender, einem Folklorefesttag, tranken die Koreaner gern Suzhonghwa. Bei der Herstellung von Suzhonghwa, wobei verschiedene Rohstoffe wie Ingwer, Zimt, Pinienkerne, Honig und getrocknete Persimonen gemischt werden, entstehen die gesundheitsfördernden Substanzen wie verschiedene Vitamine, Mineralien und Aminosäure. Diese sind sehr wirkungsvoll für die Klärung von Blut und die Erholung von der Ermüdung.